Radio Prag, Tschechoslowakei. Wir kommen auf den Wellen 14 Meter gleich 21.450 kHz, 31,5 Meter gleich 9.505 kHz, 48,4 Meter gleich 6.190 kHz, 49,5 Meter gleich 6.055 kHz und 50,6 Meter gleich 5.090 kHz zu jeder vollen Stunde in deutscher Sprache. Hören Sie Nachrichten aus der Tschechoslowakei. Das tschechoslowakische Parlament billigte heute folgende Erklärung. Erstens, die Okkupation der tschechoslowakischen sozialistischen Republik durch Truppen der fünf Warschauer Paktstaaten ist widerrechtlich, steht im Widerspruch zu den internationalen Verträgen von Karthago UNO und des Warschauer Paktes. Zweitens, das Parlament spricht dem Präsidenten der Republik, einem Repräsentanten der tschechoslowakischen Regierung, der Kommunistischen Partei und der Nationalen Front seinen Dank für die Anstrengungen aus, die sie bei den Moskau-Verhandlungen gemacht haben, und erkennt ihre Bemühungen an, die auf eine Beseitigung des gegenwärtigen unnormalen Standesverbindungen in unserem Lande hinziehen. Drittens, das Parlament ist davon überzeugt, dass unser Land einzig und allein in der Gemeinschaft der sozialistischen Völker und Staaten seinen Platz hat. Viertens, das Parlament ist überzeugt davon, dass die tschechoslowakische Armee imstande ist, die Westgrenzen des Landes selbst zu sichern und fordert die Regierung auf, konsequent und entschlossen auf einer Festlegung und Einhaltung konkreter Termine für den schnellsten Abzug von Truppen von unserem Gebiet zu beharren. Fünftens, das Parlament fordert die sofortige, ungestörte und freie Tätigkeit aller verfassungsmäßigen Staatsorgane und Institutionen und aller legalen Kommunikationsmittel. Gleichzeitig beharren wir darauf, dass alle unsere Bürger, die sich seit dem 21. August noch widerrechtlich in tschechoslowakischer oder fremder Internierung oder Haft befinden, freigelassen werden. Sechstens, die tschechoslowakische Nationalversammlung betont, dass sie unerschütterlich auf den Grundsätzen und der Politik beharrt, die durch das gebilligte Aktionsprogramm der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei und das Regierungsprogramm proklamiert wurden. Die Abgeordneten verpflichten sich, maximal bestrebt zu sein, damit unser Demokratisierungsprozess ohne störende Erscheinungen verlaufen kann. Siebentens, das Parlament wird in den nächsten Tagen den Bericht der Regierung über die Ergebnisse der Moskauer Unterredungen und die Regierungserklärung behandeln. Das Parlament wird dabei auch weiterhin von den von ihm am 24. August gebilligten Dokumenten aus. Achtens, das Parlament fordert das gesamte Volk auf, feste Einheit zu wahren und Provokationen zu verhindern, die einen Vorwand zu neuen Schritten gegen die Interessen des Volkes und unseres Staates bieten würden. Nur mit Vernunft und Besonnenheit können wir einen Weg aus der Lage finden, die wir nicht selbst verschuldet haben, uns zum normalen Leben zurückkehren, so wie wir nach den verquerten Bedingungen den Aufbau der tschechoslowakischen sozialistischen Republik nach den Wünschen und Vorstellungen unseres Volkes fortsetzen. Wir verlasen eine Erklärung des tschechoslowakischen Parlaments. Hier spricht Radio Prag, Tschechoslowakei. Die obersten Vertreter der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik, Präsident Ludwig Svoboda, Parlamentspräsident Josef Smrkovský, Premier Oldřich Černík und erste Parteisekretär Dubček richteten in den Mittagsstunden über den tschechoslowakischen Rundfunk einen Aufruf an die Bevölkerung, unter allen Umständen Ruhe und Besonnenheit zu wahren, wieso den tschechoslowakischen Behörden zu ermöglichen, dass in der Republik eine derartige Lage geschaffen wird, die den Interventionstruppen keinen Vorwand zu blutigen Eingriffen mehr geben würde. Dies kann einzig und allein, so heißt es in der Erklärung, den reibungslosen Rückzug der Truppen und die Normalisierung des alltäglichen Lebens sicherstellen. Der tschechoslowakische Vizepremier und Akademiemitglied Professor Ota Schick war gestern im Radio Belgrad und sagte unter anderem: In Jena begannen wir bei uns, die große und noch nicht durchgekämpfte Idee eines demokratischen und humanen Sozialismus zu verwirklichen. Dabei haben jedoch die tragischen Ereignisse der letzten Tage diese vielversprechende Entwicklung bedroht. Ich möchte jedoch die Ergebnisse der Moskauer Unterredungen von dem Standpunkt einer Weiterführung unserer Entwicklung nach dem Jänner betrachten. Ich möchte unter den heutigen Kronbedingungen Hoffnung finden. Ihre Hoffnung besteht darin, dass es unseren Repräsentanten Moskau meines Erachtens gelang, die grundlegenden Gedanken zu verteidigen, und ich hoffe auf den Grundgedanken unserer Entwicklung nach dem Jänner, unser Recht über unsere inneren Angelegenheiten selbst zu entscheiden. Ich glaube, wir sollten in unserer Arbeit von dieser Hoffnung ausgehen. Wir müssen die harte Realität der Machtaufteilung in der Welt in Betracht ziehen. Das bedeutet dies nicht, dass wir unsere Ziele aufgeben sollten. Ihre Verwirklichung ist allerdings nur bei einer vollen staatlichen Souveränität möglich. Verständlicherweise wird dies unter den neuen Bedingungen eine langwierigere und schwierigere Aufgabe werden. Professor Otaschik erwähnte in seinem Auftreten im Belgrader Rundfunk gestern Abend seine Verhandlungen mit den führenden Vertretern der jugoslawischen und der rumänischen kommunistischen Parteien und Regierungen, die ihm, wie er sagte, ihre volle Unterstützung in dieser für uns, für das tschechoslowakische Volk so schweren Lage versicherten. Ihre Standpunkte entsprechen voll und ganz den uns von Präsident Tito und Genossen Ceausescu in Prag zugeteilt gewordenen Zusicherungen, sagte Professor Schick, und sprach dieser tapferen Haltung der Völker Jugoslawiens und Rumäniens seine Bewunderung aus. Sie sind ein bedeutsamer Faktor, die zur Beilegung der tschechoslowakischen Krise beitragen. Er fügte hinzu, dass die ganze Haltung unserer jugoslawischen Freunde auch in der Praxis zum Ausdruck komme. Alle gegenwärtig in Jugoslawien weilenden tschechoslowakischen Bürger, deren Zahl ungefähr 60.000 beträgt, sind zutiefst von der brüderlichen und dabei mit Selbstverständlichkeit erwiesenen materiellen und moralischen Unterstützung gerührt, die ihnen in diesen schweren Stunden zuteil wird. Das Gleiche gilt auch von der Haltung des rumänischen Volkes. Ich glaube, so erklärte Professor Schick, dass wir Tschechen und Slowaken diese Erfahrung niemals in der Zukunft vergessen sollten. Abschließend erklärte Professor Schick, dass auch die in Jugoslawien weilenden tschechoslowakischen Bürger die Moskau-Unterredungen im gleichen Sinne verfolgten und auffassten wie die Bevölkerung zu Hause und hohe staatsbürgerliche Reife an den Tag legten. Ich bin überzeugt, dass sich ihre Haltung in nichts von jener der Menschen zu Hause unterscheiden wird, sagte Vizeparat Professor Schick in seinem Rundfunkinterview im Radio Belgrad gestern Abend. Wir hören Radio Prag, Tschechoslowakei. Wir kommen auf den Wellen 14 Meter gleich 21.450 kHz, 31,5 Meter gleich 9.505 kHz, 48,4 Meter gleich 6.190 kHz, 49,5 Meter gleich 6.055 kHz und 50,6 Meter gleich 5.930 kHz zu jeder vollen Stunde in deutscher Sprache wieder.